meine Zuhörer. Das G-Moll-Klavierquartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncelle, Köchelverzeichnis 478, ist von Mozart selbst datiert. 17. Oktober 1785. Mozart ist zu dieser Zeit 29 Jahre alt. Das Werk entstand noch in den Jahren, in denen Mozart sich von der Wiener Gesellschaft gebraucht, jedenfalls wohl angenommen fühlte. Es waren Jahre eines fast unglaublichen Schaffensreichtums, ehe die von Hildesheimer eindringlich beschriebene, unmerkliche, aber unaufhaltsame Abwendung der Wiener Gesellschaft von Mozart beginnt. Tonart und eventuell auch Charakter verbinden das G-Moll-Klavierquartett zum Beispiel mit der drei Jahre später entstandenen G-Moll-Symphonie von 1788, wo der Prozess des Abstiegs sich wohl auch für Mozart schon deutlicher abzeichnete. Ist das Quartett nun eine Art Vorsignal für diese Symphonie? Das wird man des doch ganz verschiedenen Verlaufswegen sicher kaum sagen können. Soll man den Beginn und vor allem das Ende des ersten Satzes für eine bewusste Vorahnung dunklen Lebensschicksals halten? Auch das wohl nicht, weil wir die Zusammenhänge zwischen Biografie und Werk nicht ergründen können. Nicht einmal dann vermöchten wir, etwas Sicheres darüber zu sagen, was sich in diesem Werk spiegelt, wenn wir alle Umstände dieses 15. Oktober 1785 kennten, ob die Sonne schien oder Wolken zogen oder wie Mozarts Stimmung war. Die kurzschlüssige Begründung von Werkcharakteren aus Biografie ist so sinnlos wie unausrottbar. Auf was ein Werk ein Echo ist, werden wir nie wissen. Zudem ist dies G-Moll-Quartett ja durchaus kein einheitlicher Charakter, viel weniger noch als die G-Moll-Symphonie, die atmosphärisch immer wieder auf ihren Beginn zurückkommt. Denn im Klavierquartett in G-Moll hat diese Tonart gar nicht das Übergewicht, weil der zweite Satz in B-Dur, der dritte aber sogar in G-Dur steht. Hören Sie die Anfänge der drei Sätze hintereinander. Und doch scheint es, dass etwas vom G-Moll-Charakter des ersten Satzes sich den anderen Sätzen mitteilt, die als spätere gleichsam auf seinem Hintergrund erscheinen. Das B-Dur des zweiten Satzes klänge ohne das G-Moll des ersten anders. Und noch im Finale, das mit seiner lebendigen Munterkeit den äußersten Kontrast zum ersten Satz bildet, ist dieser in der Ferne gegenwärtig. Nur einmal im E-Moll-Zwischenteil des Finales kommt uns der Charakter des ersten Satzes wieder ganz nahe. So gibt bereits eine ganz summarische Betrachtung dieses Werkes den Blick frei auf seine Rätselfigur. Alles kommt uns so übersichtlich, so fasslich entgegen. Der Sinn jeder Figur scheint sich eindeutig darzubieten. Und doch ist die Frage nach dem eigentlichen Wesen, dem »Wer bist du?« gegenüber Mozartschen Werken vielleicht noch viel dringlicher als bei jeder anderen Musik gestellt. Ohne sie je beantworten zu können, kommt man doch vielleicht an den Sinn eines solchen Werks näher heran, wenn man es als subtile Balance begreift. Gleichwohl bedeutet die Balance bei Mozart nicht einfach neutrales Gleichgewicht zwischen den Ausdruckssphären. Es sieht vielmehr im Ganzen so aus, als bestände gerade bei Mozart eine verborgene Tendenz zum Ausgleich, ein Zug aufwärts vom Schweren zum Leichten. In seiner Mozart-Studie Mozart-Aspekte verweist Ulrich Dibelius gerade auf diesen Punkt. Ich zitiere: Keine tragische und pathetische Phase bleibt eigentlich unwidersprochen. Und niemals verfällt die Musik in Depression, Passivität oder Tiefsinn. Im Grunde sagt Dibelius hier über Mozarts Musik etwas, das sich mit der Erkenntnis Karl Barths, des großen Theologen und Mozart-Sachverständigen, berührt. Dass nämlich in Mozarts Musik vor allem die Tendenz vom Dunkeln ins Helle hörbar sei. Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, heißt es ja auch in der Zauberflöte. Und vielleicht wäre die oft konstatierte Verwandtschaft Schuberts und Mozarts eben darin zu unterscheiden, dass bei Schubert diese Tendenz nicht besteht, eher die umgekehrte. Balance herrscht bei Mozart auch im Detail, nicht nur im Aspekt des Ganzen. So geht der erste Satz von einem dualistischen Thema aus, das bereits zwei musikalische Charaktere zusammenschließt. Das Motto der ersten beiden Takte bezeichnet gleichsam etwas Objektives, Unabänderliches. Es ist das Motto über dem ganzen Stück, eine Überschrift, und wird von allen Instrumenten unisono gespielt. Darauf antwortet das Klavier allein, Forte beginnend, Piano endend, und ganz offenbar ist diese auffahrende und zurücksinkende Geste eine Reaktion auf den Beginn, und zwar eine mehr subjektive, gefühlsbetonte. Die Geste des ganzen Themas setzt sich merkwürdig aus beiden Elementen zusammen, dem mehr objektiven und dem mehr subjektiven. Wir erfahren nicht nur den Gegensatz der beiden Momente, sondern auch die Einheit. Fast möchte man sagen, das Einverständnis des zweiten mit dem ersten Teil. Hier beginnen nun bereits die Probleme der Interpretation. Die Solisti di Torino, ein instrumental sehr versiertes und in sehr guter Klang- und Aufnahmetechnik erscheinendes Ensemble, spielen das Thema als bruchlose Einheit. Im Takt 4 schreibt Mozart Piano, das heißt, das zweite Element soll leise fragend enden. Indessen gehen die Solisti di Torino nur wenig zurück und es klingt alles äußerst entschlossen. Im Jahre 1934 machte Arthur Schnabel mit Mitgliedern des Pro-Arte-Quartetts in London eine Aufnahme, die uns gewiss aufnahmetechnisch heute durchaus nicht mehr befriedigt. Aber beim genauen Zuhören wird das zeitbedingte klangliche Gewand unwesentlich. Wir vernehmen dann eine genaue und charakteristische Artikulierung. Wir erfahren hier dieses Thema nicht nur als Einheit, sondern hören deutlich das gleichsam aus objektiv und subjektiv zusammengesetzte, das Komponierte dieses Themas und die Balance seiner Elemente. Achten Sie bitte darauf, wie jedes Mal nach dem Anfangsmotto der ersten zwei Takte die auffahrende Geste der Fortsetzung Piano endet und dazu auch kaum nachmessbar zurückhält, wie in einem Anflug von Resignation. Erst so wird die dualistische Einheit dieses erstaunlichen Themas von diesen Interpreten ganz verwirklicht. Dialogisieren geht es auch weiter, ohne dass wir die hier überaus fesselnden Details weiter verfolgen können. Die Streicher beginnen, das Klavier antwortet, bis beide unisono schließen. Die Solisti di Torino spielen stramm durch. Die antwortende Klavierfigur zeigt im Grunde wieder nur aufs einheitlich Ganze und ist im Charakter kaum unterschieden. Musik. Clifford Curzon mit Mitgliedern des Amadeus-Quartetts bringt eine klanglich ziemlich ungünstige Aufnahme. Der Flügel klingt oft geradezu verstimmt, was wohl auch die Intonation der Streicher in Mitleidenschaft zieht. Musikalisch lässt sich dagegen von dieser Aufnahme sehr Gutes sagen. Achten Sie an der eben gehörten Stelle auf die empfindliche und differenzierte Klavierartikulation und vor allem auch auf den Ausdruck der Pausen. Es ist ein wirklicher Dialog wie in einer Mozart-Oper. Hören Sie nun, damit wir uns nicht nur in Details verlieren, den ersten Satz ganz. Den schönsten Klang, rein sachlich gesehen, finden wir unter unseren drei Aufnahmen zweifellos bei den Solisti di Torino. Auch musikalische Vitalität und stetige Kraft kann man dieser Darstellung nicht absprechen. Thank you. Das war der erste Satz von Mozarts G-Moll-Klavierquartett, Köchelverzeichnis 478, gespielt von den Solisti di Torino. Wir begegnen heute öfters solchen Mozart-Interpretationen, in denen Temperament und Spielfreude herrschen und in denen doch das eigentliche Problem des Werkes verkannt wird. Ich möchte dabei gar nicht sagen, dass musikalische Erkenntnis nur durch Reflexion möglich sei. Natürlich kann sich das Verstehen eines solchen differenzierten Organismus auch intuitiv ergeben. Zugutehalten muss man den Solisti di Torino, dass sie nicht an irgendein stilistisches Mozart-Ideal sich anhängen. Sie halten offenbar nichts davon, dass man Mozart nur leicht, rokokohaft, grazil und wie das alles heißt, zu spielen hätte, sondern sie versuchen, kraftvoll und möglichst unvoreingenommen sich dem Werk zu nähern. Aber vielleicht lesen sie nicht genug zwischen den Zeilen, wo allemal für den Musiker das Wichtigste steht. Man darf zu dieser Aufnahme zunächst feststellen, dass die Streicher im Ganzen differenzierter spielen als der Pianist, der ja die führende Kraft des Ensembles ist. Greifen wir eine Klavierstelle in der Durchführung heraus. Hier artikuliert der Pianist die wiederholten Töne durchaus zu grob und wird im Folgenden von der Artikulation der Streicher gewissermaßen korrigiert, die die Stelle richtiger darstellen, nämlich dem musikalischen Sprachfluss besser entsprechen. Hören Sie dagegen die mehr kantable Artikulation der kleinen Klavier-Solostelle bei Clifford Curzon. Arthur Schnabel bringt nicht nur einen durch die Aufnahme entrückten Klang, sondern reduziert durch sein pedalloses Spiel und auch durch die eine ganz geringe rhythmische Beschleunigung an dieser Stelle das Klangbild zu äußerster Transparenz. Die Streicher scheinen im Klang oft eigentümlich labil, dabei aber doch beseelt. Das könnte eventuell mit der Verwendung von Darmsaiten zusammenhängen, aber auch irgendwie mit der Aufnahmetechnik. Thank you. Turiner Solisten disponieren im Ganzen den Klang des Klaviers als einen solistischen Kontrast zu den Streichern, was durchaus möglich ist. Man meint zuweilen, etwas wie ein Klavierkonzert zu hören. Dort soll ja auch der Klavierklang mit einem Streichkörper gerade nicht verschmelzen, sondern ihm gegenübertreten. Hören Sie dazu das Ende der Exposition des ersten Satzes von den Solisti di Torino. Dagegen ist der Grad der Klangverschmelzung, und das ist vielleicht das eigentlich Kammermusikalische, bei Körsen mit dem Amadeus-Quartett viel höher, obwohl sich natürlich die Zusammensetzung des Klanges genau unterscheiden lässt. Aber Körsen tritt den Streichern nicht eigentlich als Solist gegenüber. Die Schnabel-Aufnahme von 1934 klingt, wenn man so sagen darf, fast noch eine Stufe kammermusikalischer. Auch in dieser so unvollkommenen Aufnahmetechnik zeigt sich der Klang zugleich als Einheit und doch aufs Feinste differenziert. Rhythmische und Taktschwerpunkte werden gleichsam überflogen. Die Töne des Klaviers klingen bei Schnabel oft so rund und leicht, dabei wie durch winzige Luftzwischenräume voneinander getrennt, dass man vielleicht an Lichterreihen denken könnte, die man nachts drüben am Ufer eines Sees sieht und genau einzeln, aber erst recht als ganze Ketten wahrnimmt, besonders natürlich auf dem kontrastierenden Hintergrund der Streicher. Der erste Satz schließt mit einer Coda, wie sie bei Mozart nicht oft anzutreffen ist. Nach Abschluss der Reprise wird in dieser Coda gleichsam Bilanz gezogen und der Inhalt des ganzen Satzes aufs Eindringlichste zusammengefasst. Nochmals das zweifache Motto wie am Anfang. Beim zweiten Mal steigert sich aber nun die Antwort zu leidenschaftlicher Geste. Ihre resignierte Endung findet ihren Widerklang im S-Dur-Raum, der von zahlreichen unheimlichen Echos erfüllt scheint. Den letzten Teil beherrscht dann das Motto allein in den Streichern, umgeben von vollen, im Grunde sechsstimmigen, figurierten Klavierakkorden. Der etwas romantische Vergleich von Felsen, gegen den die Flut anbrandet, liegt nahe. Die Energie des Turiner Ensembles kann sich hier noch einmal bewähren. Wieder verhält sich Clifford Curzon mit dem Amadeus-Instrumentalisten empfindsamer und registriert genauer den Wechsel der Atmosphäre, wie Sie sie zum Beispiel bei den S-Dur-Echos hören können. Im ganzen Werk ist es vor allem diese Coda, dieser illusionslose Ausdruck von Unabänderlichkeit, von So ist es, der seinen Schatten über das gesamte Werk wirft, das wir das nächste Mal weiter betrachten werden. Wenn es beim Curzon-Ensemble auch kleine Differenzen zwischen den Streichern und dem Klavier gibt und daher der Klang nicht gänzlich befriedigen will, was übrigens auch mit der Aufnahmetechnik zusammenhängen kann, so ist doch die Konzeption dieses Ensembles durchaus dem Werk adäquat. Es wird nicht versucht, irgendeinem Mozartschen Stilideal nachzujagen, sondern es wird in ganz selbstverständlicher Weise spätere Klang- und Instrumentalentwicklung mit einbezogen. So hört man in dieser Aufnahme klare Zeichnung und zarte Farben. Die Sätze sind Allegro, Andante, Rondo, Allegro. Es spielen Clifford Curzon und Mitglieder des Amadeus-Quartetts. Thank you. Thank you.